So, wie Sie der Folie entnehmen können, wenn man sich mit Cultural Studies beschäftigt, geht es um einen etwas anderen Zugriff auf populär Massenkultur, Kulturindustrie, als Sie den das letzte Mal kennengelernt haben. Das Bild, das gleichzeitig ein Titelbild von einem wichtigen Cultural Studies Reader ist, zeigt erstmal ein, was die Cultural Studies haben eine gewisse Nähe, aber auch ein wissenschaftliches Interesse an Sachen, die man irgendwie als subkulturell konnotiert ansehen könnte, also an kulturellen Ausdrucksformen, die irgendwas mit Subversion zu tun haben. Ne, darauf verweist diese Graffiti-Form. Das Ganze könnte auch das Cover von irgendeiner Punkband aus den 70ern sein. Auch dazu gibt es also eine gewisse Affinität. Wenn Sie sich die Themen ansehen, die da drauf geschrieben sind, dann sehen Sie, dass es mit allen Sachen zu tun haben, die in unserer Gesellschaft oft nicht so schön sind. Also mit Rasse, mit Klasse, mit Geschlecht, mit Jugendkultur, mit Sexualität. Die kann unter Umständen auch schön sein, in dieser Gesellschaft manchmal aber auch sehr anstrengend. Das sind jedenfalls die Themen, um die es sich dreht. Was ich jetzt heute machen will, ist Ihnen erstmal, damit wir den Bezug zur letzten Sitzung auch haben, kurz mal den Bezug der Cultural Studies zur kritischen Theorie zu veranschaulichen, weil darin auch wichtige Gegensätze und Abstoßungspunkte, aber durchaus auch Gemeinsamkeiten klar werden. Dann wird es heute im Wesentlichen darum gehen, zu klären, was Cultural Studies überhaupt sind, was der Grundansatz ist, woher diese Strömungen kommen, was also Einflüsse und Vorläufer waren. Und dann will ich abschließend durch klassische Gründungsfiguren und einige Hauptströmungen und Vertreter, also exakt zwei, durchgehen. Zunächst mal zu den Kritiken und Gegenkritiken. Cultural Studies fungieren in vieler Form als Gegenpol zur kritischen Theorie. Sie werden diese Gegenüberstellung also auch immer wieder finden. Und tatsächlich ist vor allen Dingen das Kulturindustriekapitel in der Dialektik der Aufklärung vielleicht einer der wichtigsten Abstoßungs- und Bezugspunkte für das, was die Cultural Studies machen werden. Wichtig ist dabei aber, sich zunächst mal eine Unterscheidung aus dem Kopf zu schlagen, die Sie vielleicht in vielen Lehrbüchern finden. Da werden Sie nämlich manchmal lesen, ja, der Adorno und der Horkheimer, die haben sozusagen so eine Makroperspektive, die gucken auf das Gesamtsystem der Kulturindustrie, während die Cultural Studies halt eher so eine Mikro- oder Mesoperspektive haben, die gucken von unten. Das ist totaler Unsinn, wie eigentlich fast alle Mikro-Makro-Unterscheidungen in der Soziologie blödsinnig sind und eigentlich nicht weiterführen. Wie Sie vielleicht beim letzten Mal schon gemerkt haben, ist der Anspruch auch der kritischen Theorie, sich die Details und Besonderheiten der Alltagskultur auch anzuschauen. Und das hat einfach auch was damit zu tun, das ist ein alter Hegelscher Anspruch, ne? Das Allgemeine kann man nie sehen und man kann das Allgemeine immer nur am Besonderen erschließen. Ne? Also auch das, was das Wesen einer Gesellschaft, spezifische Strukturzüge sind und so weiter und so fort, sehen wir nur in den Details der Alltagspraxis der Akteure. Also das ist eine Perspektive, die in der kritischen Theorie auch da ist. Um das mal zu illustrieren, nochmal ein Zitat von Benjamin. Der Klassenkampf, der einem Historiker, der an Marx geschult ist, immer vor Augen steht, ist ein Kampf um die rohen und materiellen Dinge, ohne die es keine feinen und spirituellen gibt. Trotzdem sind diese letzteren, also die kulturellen Dinge, im Klassenkampf anders zugegen, denn als die Vorstellung einer Beute, die an den Sieger fällt. Sie sind als Zuversicht, als Mut, als Humor, als List, als Unentwegtheit in diesem Kampf lebendig und sie wirken in die Ferne der Zeit zurück. Sie werden immer von Neuem jeden Sieg, der den Herrschenden jemals zugefallen ist, in Frage stellen. Auf diese unscheinbarste von allen Veränderungen muss sich der historische Materialist verstehen. Also das heißt, es geht hier um die kleinen Momente von Alltagspraxis, die auch in einem bestehenden Herrschafts- oder Hegemoniezusammenhang immer Momente der Widerständigkeit, der Widersetzung, der Kritik beinhalten können. Jetzt könnte man sagen, na gut, das ist Benjamin, da habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, der guckt hier etwas anders auf die Sachen als Adorno. Aber wenn wir jetzt uns Adorno und Horkheimer angucken, dann finden wir auch dort durchaus geteilte Elemente mit den Cultural Studies. Und das betrifft sowohl, wie Sie gleich noch sehen werden, dass auch die Cultural Studies sich für Stereotypisierung in der Kultur interessieren, als aber auch die Tatsache, dass umgekehrt auch Horkheimer und Adorno immer eine gewisse Vorliebe für die kleinen Details des Alltags hatten. Deswegen hier nochmal ein Zitat, das vielleicht nicht umsonst das Schlusszitat des Kulturindustriekapitels ist, das ich Ihnen beim letzten Mal nicht vorgelesen habe. Kulturindustrie hat die zivilisatorische Erbschaft der Frontier- und Unternehmerdemokratie angetreten, deren Sinn für Abweichungen auch nicht allzu zart entwickelt war. Alle sind frei, zu tanzen und sich zu vergnügen, wie sie seit der Neutralisierung der Religion frei sind, in eine der zahllosen Sekten einzutreten. Aber die Freiheit, die stets den wirtschaftlichen Zwang zurückstrahlt, erweist sich als Freiheit zum Immergleichen. Die Art, in der ein junges Mädchen das obligatorische Date annimmt und absolviert, der Tonfall am Telefon und in der vertrautesten Situation, das Ganze nach den Ordnungsbegriffen der heruntergekommenen Tiefenpsychologie aufgeteilte Innenleben, bezeugt den Versuch, sich selbst zum erfolgsadäquaten Apparat zu machen, der bis in die Triebregungen hinein dem von der Kulturindustrie präsentierten Modell entspricht. Die intimsten Reaktionen sind so vollkommen verdinglicht, dass die Idee des ihnen Eigentümlichen nur in äußerster Abstraktheit noch fortbesteht. Personality bedeutet ihnen kaum mehr etwas anderes als blendend weiße Zähne und Freiheit von Achselschweiß und Emotionen. Das ist der Triumph der Reklame in der Kulturindustrie, die zwanghafte Mimesis der Konsumenten, an die zugleich durchschauten Kultur waren. Okay, also Sie sehen, es geht hier um Alltagsgeschichten, es geht um die Verhinglichung von Emotionen, dass Sie selbst dann, wenn Sie glauben, Sie haben gerade ganz unmittelbare und persönliche Gefühle, vielleicht dann doch mal, wenn Sie überlegen, die Erfahrung machen, dass Sie gerade ganz bestimmte Muster einfach ausexekutieren, auf die Sie hindurch Filme und Popsongs und so weiter und so fort konditioniert sind. Aber zur romantischen Liebe kommen wir dann bei Luhmann auch nochmal zurück. Der wesentliche Differenzpunkt ist jetzt hier, also nicht, dass man auf solche Details blickt und dass man solche Details irgendwie in einem Zusammenhang mit großen kulturindustriellen Mechanismen und Praxisformen betrachtet, sondern der Hauptkritikpunkt der Cultural Studies an der Kulturindustrie-These wäre die Reduktion der Rezipientin zur beliebig manipulierbaren Masse. Also das heißt, dass in den Momenten der alltäglichen Praxis eben nichts anderes mehr enthalten ist, als diese mimetische Nachahmung der Vorgaben des kulturindustriellen Gesamtzusammenhangs. Stattdessen, und das wäre dann der Gegenpol, gibt es in den Cultural Studies immer eine stärkere Betonung der Freiheitsgrade, des individuellen und kreativen Umgangs im aktiven Konsum der Kulturprodukte. Das ist sozusagen der andere Fokus. Man kann das jetzt nochmal so schematisch ein bisschen gegenüberstellen, um das ein bisschen zu ordnen. Also die Position der kritischen Theorie wäre erstmal zu sagen, Massenproduktion entwertet die Kulturprodukte. Industrie ist in gewisser Weise ein Gegenbegriff zu einem bestimmten Begriff von Kultur, der vor allen Dingen an einer bestimmten Vorstellung der bürgerlichen Hochkultur orientiert ist. Demgegenüber würden die Cultural Studies sagen, okay, natürlich, Kulturprodukte sind in der Gegenwartsgesellschaft wie alles andere Massenprodukte, die industriell produziert werden, aber die massenhafte Verbreitung bestimmt nicht die Qualität der kulturellen Artefakte. Diese Qualität muss genauso wie bei jeder anderen Kunst- und Kulturgattung immer innerhalb der Kunstgattung, innerhalb der technischen Gestaltungsmittel und innerhalb der Kontextkulturen bestimmt werden. Also Kontextkulturen heißt, was machen die Leute mit dem Zeug eigentlich? Die Position der kritischen Theorie wäre mehr oder weniger zu sagen, die Warenform zerstört den authentischen Gebrauchswert der Kunst. Kunst, die irgendetwas mit einem Zweck an sich selbst zu tun haben soll. Demgegenüber wäre die Position der Cultural Studies eher, nun ja, es ist unbestreitbar, dass alle Kulturprodukte in der modernen Gesellschaft, wie eigentlich auch so ziemlich alles andere, in Warenform vermittelt werden. Aber diese Warenform vermittelt erstmal nur die Zirkulation und Distribution der Kulturgüter und das Ganze determiniert nicht den subjektiven oder kulturellen Gebrauchswert, den die Konsumenten mit den Kulturgütern irgendwie verbinden. In der kritischen Theorie hätte man so eine Tendenz, von einem monokausalen Zusammenhang auszugehen. Sender ist gleich der Produzent und die Produzentenseite, also die kulturindustrielle Produktion, ist aktiv, während der Empfänger als Konsument wesentlich passiv vorgestellt wird. Demgegenüber geht es in den Cultural Studies immer um einen Wechselwirkungszusammenhang, in dem eben auch die Empfänger aktiv sind, also die Art und Weise, wie Konsumentinnen Kulturprodukte annehmen oder verwerfen, was sie damit machen, wie sie sie vielleicht auch subversiv entwenden und umkodieren, zu anderen Zwecken verwenden, ist selbst eine aktive Tätigkeit, die auf die Produktionsseite zurückwirkt. Also ein sehr einfaches Beispiel dafür ist, irgendwann in den späten 60er Jahren war das Hollywood-Kino ziemlich abgenudelt, also das heißt, die großen Produktionskinos, Produktionseinrichtungen verfehlten irgendwie den Massengeschmack. Ne? Also die jüngeren Leute wollten einfach was anderes sehen als sozusagen diese alten Stereotype. Und das drückte sich darin aus, dass dann Metro-Goldwyn-Mayer und solche anderen großen Produktionsgesellschaften, an die Adorno immer gedacht hatte, so Ende der 60er kurz vor der Pleite standen. Ne? Das ist eine Interaktion zwischen Konsumentinnen und Produzenten. Das führt dann dazu, dass die irgendwie wahnsinnig verzweifelt anfangen, irgendwie Geld auszuballern für irgendwelche obskuren Projekte. Und dabei kommen dann eben neue Formen der Massenkultur heraus, wie zum Beispiel Francis Ford Coppolas Der Pate oder George Lucas' Krieg der Sterne, um ein anderes Format zu erwähnen. Das ist eben so eine Krisenverschiebung. Das zeigt, dass sich sozusagen auch die Muster der kulturindustriellen Produktion am Ende an Verschiebungen des Massengeschmacks und damit eben auch an Verschiebungen der Praktiken und Erwartungen der Konsumentinnen orientieren müssen. Solche Sachen sind also gemeint mit der Produktions-Konsumptions-Dialektik. In der kritischen Theorie hätten sie die Tendenz, Manipulation und Heteronomie immer vorauszusetzen. Und das heißt, Herrschaft erscheint als so eine Art gesellschaftlicher Top-Down-Prozess, in dem eben, wie das vorhin in dem Zitat auch ausgedrückt wurde, die Subjekte bis in ihre intimsten Gefühlsregungen halt irgendwie vorgestanzt werden. Demgegenüber gäbe es bei den Cultural Studies immer ein Wechselspiel von Manipulation und Manipulationsversuchen, der Aneignung und der subversiven Entwendung. Und das Ganze lässt sich dann eher als ein Hegemonieverhältnis beschreiben. Was das bedeutet, werde ich Ihnen gleich noch erklären, indem sozusagen beide Seiten in einem Herrschaftsverhältnis aktiv und aufeinander bezogen sind. Das macht dann auch den wesentlichen Unterschied der Gesamteinschätzung aus. Bei der kritischen Theorie geht es um die Vorstellung der relativ geschlossenen Reproduktion eines Verblendungszusammenhangs, also eines relativ geschlossenen, undurchdringbaren falschen Bewusstseins. Bei den Cultural Studies geht es demgegenüber um die dynamische und umkämpfte Reproduktion eines Hegemoniezusammenhangs, also eines Herrschaftszusammenhangs, eines Herrschaftsverhältnisses, in dem auch die herrschende Seite sich immer in irgendeiner Form mit den Impulsen und den subversiven Potenzialen von unten auseinandersetzen muss. Nun erstmal zu den Begriffsklärungen und zum Grundansatz. Cultural Studies, wenn Sie das Wort hören, meint jetzt keine irgendwie in sich geschlossene einheitliche Theorie, sondern übersetzt einfach als Kulturstudien, meint man damit ein sehr, sehr breit gefächertes kultur- und sozialwissenschaftliches Forschungsparadigma, mit relativ unscharfen Grenzen, in das also sehr verschiedene einzelne Theorien und Ansätze reinfallen. Genauso breit ist der Gegenstandsbereich, also man findet Cultural Studies in der Soziologie, in der Kulturanthropologie, in der Psychologie, sehr beliebt auch in den Medien- und Kommunikationswissenschaften, aber natürlich auch in der Literatur-, Musik- und Filmtheorie wieder. Entstanden ist dieses Paradigma in den 1950er und 60er Jahren in Großbritannien. Internationale Verbreitung fand es aber erst so ab den 1970er Jahren, wobei sich dann auch der Schwerpunkt verschob, also das heißt eine interinstitutionelle und disziplinäre Konsolidierung, dass Leute mit Cultural Studies Lehrstühle kriegen, Institute bekommen oder irgendwo an Universitäten angebunden sind, vollzieht sich in der Zeit dann vor allen Dingen in den USA und Kanada. Wie immer in Deutschland, das werden Sie auch beim Poststrukturalismus merken, und dann werde ich noch was erzählen, woran das liegt, hängt Deutschland natürlich ziemlich weit hinterher. Das heißt, in Deutschland kommen die Cultural Studies erst ab den 1990er Jahren so langsam an den Universitäten an. Dann aber wie auch immer in Deutschland mit dem Anspruch, dass man, indem man jetzt nachträglich eine allgemeine kulturelle Entwicklung rezipiert, irgendwie ganz weit vorne ist und auch sozusagen die Cultural Studies nochmal überbieten will. Weg von der Ironie, also hier gab es eine relativ verzögerte Rezeption. Die Haupteinflüsse, die wir in den Cultural Studies wiederfinden, sind einmal die sogenannten English Studies, sage ich Ihnen gleich noch, was das war. Auf der anderen Seite eine spezifische Form des Neomarxismus, die sich vor allen Dingen mit der britischen New Left, also der neuen Linken, die sich irgendwie von der alten Linken abzugrenzen versuchte, verknüpft hat. Es gibt aber auch weitere Haupteinflüsse aus ganz verschiedenen Theorieströmungen, zum Beispiel aus der Semiotik, dem Strukturalismus oder dem Poststrukturalismus. Das institutionelle Zentrum war lange Zeit das Center for Contemporary Cultural Studies in Birmingham. Das wurde 1964 gegründet und 2002 als eine der wichtigsten Aktionen von New Labour, also der neoliberalen Variante der Sozialdemokratie in England, zerschlagen und aufgelöst, durchaus unter weltweiten Protesten. Daran kann man sehen, dass auch Leute, die sich mit Hegemonietheorie beschäftigen, die hegemonialen Kämpfe öfter mal verlieren. Da sind die Linken ja in Deutschland auch dabei, das ist nichts so Ungewöhnliches. Aber hier zeigt sich eben auch die Verknüpfbarkeit von Theorie und Selbstanwendung, dass man auch weiß, wenn man weiß, wie Hegemoniekämpfe funktionieren, nicht davor gefeit ist, in ihnen zu unterliegen. Also geschlossen wurde das natürlich im Wesentlichen, da man mit dieser Form von eher subversiv kritischer Kulturforschung nach dem endgültigen Sieg des Kapitalismus und Neoliberalismus dachte, dass man dafür keinen Bedarf mehr hätte. Was sind jetzt Charakteristika und verbindende Elemente der Cultural Studies? Erstmal geht es, wie schon gesagt, um eine Analyse von variablen und alltäglichen kulturellen Prozessen und Prozesslogiken. Kultur meint dabei nicht irgendwie was Höheres, das über andere Dimensionen gesellschaftlicher Praxis erhaben ist, wie man das manchmal so in Kulturbegriffen konnotiert hat, wo man dann sagt, ne, es gibt die Kultur und es gibt die Unkultur der Massen oder es gibt die Hochkultur und es gibt Alltagskulturen, sondern Kultur meint erstmal eine sehr allgemeine, konstruierte und dynamische Kategorie, die letzten Endes arbiträr ist, also letzten Endes willkürlich. Was als Kultur gilt und was nicht, hat keine absolute Substanz, das hat keine absoluten Ursache, sondern das ist selbst ein Ausdruck von gesellschaftlichen Konflikten und Kämpfen um das, was als Kultur eben anerkannt ist. Der Fokus liegt dabei, wie gesagt, auf Alltagskulturen als einen sehr komplexen Forschungsgegenstand. Und das verbindet sich jetzt natürlich auch mit einer Unterscheidung der klassischen, mit der Aufhebung der Unterscheidung der klassischen Differenzierung von Hoch- und Popularkultur. Es gibt also keine universellen und überhistorischen kulturellen Werte. Alle kulturellen Ausdrucksformen sollen unvoreingenommen in den Blick genommen werden. Und die Unterscheidung von Hoch- und Popularkultur wird selbst zu einem Moment des Untersuchungsgegenstandes. Sie kann also nicht vorausgesetzt werden. Vielmehr muss man im Untersuchungsgegenstand verstehen, wie soziale Kämpfe und Herrschaftspraktiken mit dieser Unterscheidung verknüpft sind. Das ist auch eine Schnittstelle zu dem, was ich Ihnen dann bei Bourdieu noch erzählen werde. Also das heißt, im Kampf um die höherwertige oder minderwertige Kultur geht es immer auch um den Kampf um die Aufwertung oder Abwertung, um die Diskriminierung oder Legitimierung von verschiedenen Lebensformen, von verschiedenen Klassen Lagen von verschiedenen Praktiken. Das heißt, damit ist man auch immer bei einer Verknüpfung von Sozialstruktur und Kultur. Kultur und kulturelle Praktiken sind immer von sozialstrukturellen Merkmalen, die sich irgendwie mit Einteilungen der Individuen in Klasse, Ethnie, Milieu oder Geschlecht verbinden lassen, ist immer mit solchen sozialstrukturellen Merkmalen verbunden und bringt solche sozialstrukturellen Merkmale in einer spezifischen Form zum Ausdruck. Also die Art und Weise, wie sie sich kulturell verhalten, hat einmal was mit ihrer Klassenlage, mit ihren Lebenschancen und so weiter und so fort zu tun. Andererseits ist es eben auch ein Ausdruck dessen, wo sie sich befinden, wie sie das wahrnehmen, wie sie das verarbeiten. Kultur ist dabei immer auch ein wichtiges Moment sozialer Konflikte und Kämpfe. Also das heißt, Anerkennungskämpfe haben immer auch was mit Kämpfen um die Ausgestaltung von Lebensformen, um die Ausgestaltung unserer allgemeinen kulturellen Praktiken zu tun. Und in den Cultural Studies gibt es eine gewisse Vorliebe auf Arbeiterkultur, Ghettokultur, Subkultur und Jugendkultur. Also sozusagen auf alle Formen, die in einem dominanten Kulturverständnis eher marginalisiert und entwertet sind. Man könnte das auch als so eine Form der Sympathie oder der Parteinahme für die Kultur von unterdrückten und marginalisierten Gruppen einstufen. Ein weiteres verbindendes Element ist die radikale Kontextualisierung aller kultureller Phänomene. Also Kultur ist nicht etwas, was wir einseitig aus den kulturellen Formen selbst verstehen können, sondern es hat immer was mit einer Vielzahl von gesellschaftlichen Phänomenen zu tun, also mit den Herrschaftszusammenhängen, also mit sozialen Kämpfen, also mit allgemeinen Weltdeutungs- und Orientierungsformen und kann sozusagen nur aus diesem Kontext verstanden werden. Und wenn man immer bei dieser Verknüpfung von Reproduktion von sozialen Verhältnissen einerseits und sozialen Kämpfen andererseits ist, dann ist natürlich für die Cultural Studies auch immer kennzeichnend gewesen eine enge Verbindung von politischer und intellektueller Arbeit. Also das heißt, dass der Anspruch, das unterscheidet sich dann wieder in Deutschland so ein bisschen, wo man es mit der Politik in den Wissenschaften nicht so hat, aber für die britischen Cultural Studies ist immer wichtig, dass der Anspruch, irgendwelche kulturellen Prozesse zu verstehen, nicht nur ein reines Erkenntnisinteresse ist, nicht nur ein reines intellektuelles Interesse, sondern dass dieses Erkenntnisinteresse und dieses intellektuelle Interesse immer auch verbunden ist mit einem Anspruch, aktiv in die Gestaltung sozialer Wirklichkeit einzugreifen, bestimmte Wissensformen zu verändern, sich möglicherweise auch parteiisch auf bestimmte Seiten zu schlagen und diesen mit der wissenschaftlichen Analyse vielleicht auch veränderte Möglichkeiten verfügbar zu machen. Ich komme jetzt zu den Einflüssen und Vorläufern. Wenn wir von einem relativ breiten und unabgeschlossenen Forschungsparadigma sprechen, dann ist auch relativ klar, dass der Punkt, wann genau die Cultural Studies anfangen, eigentlich recht schwer zu verorten ist. Also das heißt, natürlich können Sie sagen, irgendwie 1964 institutionelle Gründung des Zentrums für Cultural Studies. Trotz alledem ist die Geschichte länger und auch die Cultural Studies entstehen nicht aus dem Nirgendwo, sondern man kann sich da an Stuart Hall selbst orientieren. Die Selbstaussage: In seriöser, kritischer, intellektueller Arbeit gibt es keine absoluten Anfänge. Was wirklich wichtig ist, das sind die signifikanten Einschnitte, Breaks, die Unterbrechung etablierter Gedankengänge und die Neugruppierung von sowohl alten als auch neuen Elementen um andere Prämissen und Themen. Also darum geht es. Ne? Die Cultural Studies greifen ganz, ganz viele Elemente aus anderen theoretischen Zusammenhängen auf, aus allen möglichen anderen verschiedenen Theorieströmungen. Sie beanspruchen nicht, das Fahrrad irgendwie neu zu erfinden. Was aber sehr wohl der Anspruch ist, ist sozusagen diese verschiedenen Elemente in einer neuen Art und Weise zu gruppieren und zu konfigurieren, sodass sich eine andere gesamtanalytische Perspektive daraus ergibt. Und das ist dann auch gemeint mit dem Einschnitt. Ist, glaube ich, auch immer wichtig zu verstehen, wenn man bei Bourdieu, worauf ich danach zurückkommen werde, das Konzept des epistemologischen Bruchs verstehen will. Das meint was Ähnliches. Das heißt nicht, dass man Tabula rasa mit allen Erkenntnisperspektiven und Wissensformen, die es vorher gibt, macht, um was vollkommen Neues zu erfinden, sondern es heißt, dass man die Elemente vorangegangener Weltwahrnehmung anders anordnet, auf neue Fragestellungen hin fokussiert, mit anderen Prämissen verbindet. Für die Cultural Studies gibt es jetzt damit nicht unbedingt ein singuläres Gründungsmoment, sondern eben breite und heterogene Einflüsse, die sowohl in Anlehnung, also in der Übernahme und Entwendung von bestimmten Elementen, als auch in Gegnerschaften neu konfiguriert werden. Die allmähliche Herausbildung lässt sich so ab Ende der 1950er Jahre verzeichnen. Dabei ist es jetzt aber durchaus wichtig, das Problem haben Sie immer, wenn Sie von allgemeinen Paradigmen sprechen. Das Ganze ist keine geschlossene Schule und deswegen ist auch der Status von wichtigen Autoren und Autorinnen als Vorläufer oder Vertreter der Cultural Studies oft nicht so ganz klar. Zum Beispiel hätten so Klassiker wie E.P. Thompson, auf den ich nachher noch ausführlich zu sprechen kommen werde, sich selbst nicht unbedingt zu den Cultural Studies gerechnet, sind aber so wichtige Anregungs- und Partnerfiguren, dass sie im Allgemeinen sozusagen zu diesem Zusammenhang heute zugeordnet werden. Der Blick auf solche systematischen Gemeinsamkeiten und Gründungsfiguren hilft aber auf jeden Fall zu illustrieren, worum es bei den Cultural Studies geht. Die gemeinsamen Einflüsse, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt und jetzt wird nachgetragen, was das genau bedeutet, sind einmal zunächst die English Studies. Also English Studies ist sozusagen sowas Ähnliches wie Germanistik in Deutschland, allerdings mit einem vielleicht doch etwas breiter gefächerten kulturwissenschaftlichen Fokus. Also im Mittelpunkt steht nicht unbedingt nur die englische Literatur, um die es auch immer geht, sondern es ist immer eine Verbindung von Literaturanalyse, Linguistik, Soziolinguistik und alles, was irgendwie im allerweitesten Sinne mit der historischen Produktion von Text und Sprache zu tun hat. Und das meint in gewisser Weise dort so ziemlich alles, was gesellschaftliche Phänomene und Verhältnisse sind. Was allerdings ein Abstoßungspunkt ist, ist die geteilte Ablehnung an der traditionell starken normativen Orientierung an Hochkultur, der dieses Feld der English Studies sehr lange gekennzeichnet hat. Und diese Abstoßung hat jetzt auch was mit den neomarxistischen Wurzeln der Cultural Studies in der sogenannten britischen New Left zu tun. Was meint New Left und Neomarxismus? Das Verbindende ist erstmal, dass fast alle wichtigen Theoretikerinnen einen Bruch mit dem Staatssozialismus und marxistischen Perspektiven, auch mit den Entwicklungen der britischen Sozialdemokratie, teilen und intellektuell bestimmte deterministische Varianten des akademischen Marxismus ablehnen, zugleich aber in einer unorthodoxen Weise an Marx anknüpfen. New Left heißt dabei auch eine Verbindung von intellektueller Arbeit und politischer Positionierung. Das wird deutlich im New Left Mayday Manifesto, das von drei der wichtigsten Gründungsfiguren der Cultural Studies, nämlich Stuart Hall, Robert Williams und E.P. Thompson, gemeinsam herausgegeben worden ist. Was jetzt was Verbindendes ist, um das konkret zu machen, ist die Ablehnung kausalmechanischer Basisüberbaumodelle, also dass irgendwie kulturelle Prozesse unmittelbar aus irgendwelchen ökonomischen Basisvorgängen erklärt werden könnten. Und es ist der Anspruch, ökonomische, politische, rechtliche und kulturelle Formen und Verhältnisse stets in ihren unauflöslichen Wechselwirkungen zu analysieren und immer zu beachten, dass das Ökonomische, das Politische, das Kulturelle, das Religiöse und so weiter und so fort eigentlich nur in abstrakto und analytisch zu unterscheiden sind. Was das heißt, wird vielleicht deutlicher, wenn wir uns angucken, wo dieser wesentliche Impuls herkommt. Der kommt nämlich von Antonio Gramsci. Gramsci, der vielleicht als eine der wichtigsten und stilprägendsten Figuren für die Cultural Studies angesehen werden kann. Gramsci war, wie der Name schon erwarten lässt, Italiener. und war zunächst mal politisch aktiv. Das heißt, er war Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens, Parlamentsabgeordneter und Herausgeber einer der wichtigsten marxistisch-kommunistischen Zeitschriften. Und er wäre wahrscheinlich auch politischer Praktiker geblieben, wenn ihm dann nicht die italienischen Faschisten eine besondere Form von Stipendium spendiert hätten. Wurden nämlich unmittelbar nach der faschistischen Machtübernahme in Italien in Haft genommen und saß dann für fast den gesamten Rest seines Lebens im Gefängnis. Das letzte Jahr, wo er schon schwer krank war, durfte er dann zum Sterben nochmal nach Hause. Immerhin hat ihm das die Möglichkeit gegeben, über 11 Jahre sich sozusagen in erzwungener intellektueller Distanz von der politischen Praxis damit zu beschäftigen, und das ist tatsächlich eine Grundfrage, die ihn umtreibt, warum eigentlich die italienischen Sozialisten und Kommunisten in den Krisenkonstellationen der 1920er Jahre den Hegemoniekampf verloren haben und warum der Faschismus auch so eine breite Massenbasis innerhalb der Arbeiterklasse finden konnte. Also ein ähnliches Ausgangsproblem, wie es auch die kritische Theorie hatte. Was jetzt in den Analysen und Erklärungsmodellen von Gramsci charakteristisch ist, ist die Abgrenzung vom Ökonomismus und Determinismus klassischer marxistischer Position. Also es gibt keinen Geschichtsdeterminismus, Geschichte kann überall anders ausgehen, es gibt keinen unmittelbaren Zusammenhang zum Beispiel zwischen ökonomischen Krisen und politischen Mobilisierungen. Dafür ein charakteristisches Zitat von Gramsci: Ausgeschlossen kann werden, dass die unmittelbaren Wirtschaftskrisen von sich aus fundamentale Ereignisse hervorbringen. Sie bereiten nur einen günstigen Boden, um die für die weitere Entwicklung des staatlichen Lebens entscheidenden Fragen zu denken, zu stellen und zu lösen. Was meint das konkret? Natürlich ist es so, dass Wirtschaftskrisen, vor allen Dingen, wenn sie ausgeprägt und lange sind und auch die primären Formen sozialer Integration zunehmend betreffen, in ganz unterschiedlicher Form zu kritischen Bewegungen, zu Mobilisierung, zu staatlich-administrativen Lösungsversuchen führen. Aber dabei ist eben nicht festgelegt, in welcher Form das ausfällt. Aktuell könnten Sie sich zum Beispiel die Frage stellen, okay, Griechenland und Spanien sind Länder, die von den Folgen der globalen Finanzkrise 2007-08 von der Folge von Staatsverschuldung zur Rettung des Bankensektors und von der Folge von Autoritätspolitik, also vom Kaputtsparen der sozialen und gesundheitlichen Versorgungsmechanismen und so weiter und so fort. Von all diesen Entwicklungen sind Griechenland und Spanien viel schwerer betroffen. Trotzdem findet sich ausgerechnet in diesen Ländern, in denen die Wirtschaftskrise viel valenter ist, eben keine autoritäre bis faschistische Mobilisierung, wie wir sie derzeit und wahrscheinlich noch die nächsten 5 bis 10 Jahre in Frankreich, in Deutschland, in Polen, in Ungarn, in den USA und so weiter und so fort beobachten und verfolgen können. Diese Unterschiede kann man also nicht verstehen, wenn man irgendwie davon ausgeht, okay, Wirtschaftskrise bringt irgendwie die eine oder andere politische Gegenreaktion hervor, sondern man kann es nur aus historischen Kontexten, aus den Spezifika von vielleicht schon irgendwie gefestigten Modellen der Gegenpraxis oder der solidarischen Alltagspraxis und so weiter und so fort verstehen. Das ist hier der Anspruch. Gefordert wird von Gramsci damit also immer die Einbeziehung der Eigenlogik und der relativen Autonomie der politischen und rechtlichen Form und der Alltagspraxis, da sich auch in diesen Alltagspraktiken und in diesen verschiedenen politischen und kulturellen Formen erst entscheidet, wie sich eine bestimmte ökonomische Umwälzung eigentlich konkret vollzieht. Zentral für die Cultural Studies an Gramsci sind vor allen Dingen so bestimmte Konzepte von Hegemonie, Zivilgesellschaft und Machtverhältnissen, die überhaupt inzwischen sehr stark in den sozialwissenschaftlichen Sprachgebrauch eingesickert sind. Also auch wenn Sie den Hegemoniebegriff bei Chantal Mouffe lesen oder andere Hegemoniebegriffe in den Sozialwissenschaften, selbst bei Foucault, finden Sie da eigentlich immer sozusagen eine explizite oder oft auch stillschweigende Übernahme des Gramscischen Konzepts von Hegemonie. Was heißt das jetzt? Hegemonie meint in der Definition von Gramsci die Suprematie einer gesellschaftlichen Gruppe, die aber nicht mit Befehls- oder Zwangsgewalt identisch ist. Sie beruht vielmehr auf intellektueller und moralischer Führung. Also das heißt, es geht durchaus um die Überlegenheit, um die Dominanz bestimmter gesellschaftlicher Gruppen oder einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe. Diese hat aber nichts damit zu tun, dass diese eine gesellschaftliche Gruppe irgendwie das gesellschaftliche Gesamtgefüge nach Lust und Laune gestalten kann, sondern sie muss in irgendeiner Form einen intellektuellen und moralischen Führungsanspruch wahrnehmen können. Das heißt, sie muss den anderen gesellschaftlichen Gruppen ein Angebot machen, das für diese in irgendeiner Form annehmbar oder sogar attraktiv ist. Also jetzt mal sehr vulgär gesprochen, der Faschismus als eine spezifische Form des Keynesianismus im nationalsozialistischen Deutschland macht zwar diese unschöne Sache mit der Ausrottung der Juden, er macht aber gleichzeitig sozusagen der Mehrheit der deutschen Arbeiterklasse ein Angebot, dass man irgendwie große gesellschaftliche Aufrüstungsprogramme, Infrastrukturprogramme und so weiter und so fort auflegt. Und dieses Angebot wird sozusagen dann mit dem Mord an den europäischen Juden, der durchaus auch als Raubmord beschrieben werden kann, weil es geht ja immer auch um Enteignung von großen Vermögen, sozusagen gegenfinanziert. Ne? Das wäre sozusagen so ein spezifisches Angebot. Hegemonieangebote sind aber immer auch Angebote, die weit über solche nackten ökonomischen Logiken hinaus Angebote der Sinnorientierung und so weiter und so fort umfassen. Für Gramsci ist damit das Wesentliche, dass Führung keine Top-Down-Politik ist, da sie nur im Verhältnis zu Verwandten und verbündeten Gruppen möglich ist und voraussetzt, dass die Lebensweisen dieser Gruppen und die äußere Führung in irgendeiner Form wechselseitig affin sind. Also das heißt, dass es gemeinsame, ideologisch adressierbare Orientierung zwischen Führungsgruppen und geführten, in Anführungszeichen, Gruppen gibt. Gleichzeitig ist es so, dass Gramsci davon ausgeht, dass solche Hegemonieverhältnisse immer davon leben, dass es einen permanenten Austausch zwischen Führenden und Geführten, zwischen Regierenden und Regierten gibt. Ein klassisches Phänomen dafür wäre sozusagen die Funktion von Gewerkschaften oder von Parteiorganisationen, von Arbeiterparteiorganisationen, die bestimmte Leute, die häufig sozusagen aus den unteren gesellschaftlichen Klassenlagen kommen, in bestimmte Aufstiegskanäle schleusen. Und dabei passen sich natürlich die Leute den entsprechenden hegemonialen Logiken an. Ne? Also das heißt, die Gewerkschaften funktionieren in allen möglichen politischen Formen und in allen möglichen politischen Kontexten. Aber es ist gleichzeitig so, dass dieser Aufstieg von bestimmten Elementen nicht nur eine Anpassung in die eine Richtung ist, sondern es ist immer sozusagen auch die Möglichkeit, Interessen und Bedürfnisse der Herkunftsklassen und Gruppen in den jeweils begrenzten Formen und Möglichkeiten, die der bestehende Hegemoniezusammenhang bildet, auch einzuspeisen und damit vielleicht diesen Zusammenhang auch ein kleines bisschen zu verändern und zu verschieben. Und gleichzeitig bekommen die in Anführungszeichen führenden Gruppen dadurch natürlich immer Impulse von unten, um überhaupt wahrzunehmen, wo mögliche Krisentendenzen oder mögliche gesellschaftliche Verwerfungen, auf die eine hegemoniale Praxis reagieren muss, eigentlich überhaupt liegen. Also vereinfacht gesagt, wo der Schuh drückt. Das bekommt man ja in der Suprematieposition nicht unbedingt immer so unmittelbar mit. Das heißt auch, wenn man sich jetzt dieses Verhältnis vorstellt, dann ist ökonomische und politische Klassenherrschaft für Gramsci nicht ohne zivilgesellschaftliche Momente denkbar. Sie erfordert also die Partizipation und Akzeptanz auf Seiten der Beherrschten. Und dabei, das jetzt erstmal vorausgesetzt, können auch sozusagen Konfliktaustragungen zwischen den herrschenden und beherrschten Gruppen durchaus nicht systemschädigend sein, sondern kohäsiv wirken. Also das wäre sozusagen die klassische Konfliktpartnerschaft in Anführungszeichen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeberseite, die ja in Deutschland nicht unbedingt als Sozialpartnerschaft, nicht umsonst als Sozialpartnerschaft auch bezeichnet wird. Weil es geht hier darum, dass sozusagen Interessenkonflikte ausgetragen werden können, dass sozusagen aber bestimmte hegemoniale Konsensfiguren, also zum Beispiel, dass das Primat der Wirtschaftsakkumulation besteht, ne, dass es der Wirtschaft erstmal gut gehen muss, damit die Arbeiter auch was davon haben können, dass die sozusagen in beiden Gruppen geteilt sind. Und unter diesen Bedingungen können dann Interessenkonflikte und Kämpfe sozusagen auch den Gesamtzusammenhang stärken und stabilisieren und die Konfliktparteien in den Gesamtzusammenhang integrieren. Darüber hinaus ist wichtig, dass solche Formen der ökonomisch-politischen Integration nicht ohne den Rekurs auf die alltäglichen Subjektivierungsformen und nicht ohne den Rekurs auf das verstanden werden können, was Gramsci, ähnlich wie übrigens Foucault, das ist auch ein Begriff, der möglicherweise von Gramsci kommt, als molekulare Veränderungen der Alltagspraxis bezeichnet. Also kleinteilige Veränderungen, in denen irgendwie die Atome, also die Alltagsatome, die Individuen, in marginalen Bereichen oder in scheinbar marginalen Bereichen in neue Zusammenhänge eintreten. Also was damit konkret gemeint ist, darauf werde ich in der Vorlesung zu den Geschlechterverhältnissen und zur Geschlechtertheorie nochmal zurückkommen, ist zum Beispiel, dass die Durchsetzung des Fordismus, also einer bestimmten Produktionsweise mit ziemlich monotonen und dauerhaften Arbeitsformen, nicht funktioniert hätte, wenn es nicht auch eine Neukonfiguration der Subjektivierungsformen und der Geschlechterverhältnisse gibt. Also zum Beispiel eine Neukonfiguration der Geschlechterverhältnisse, in dem Frauen vermehrt sowas wie psychosoziale Regenerationsfunktionen für die männliche Arbeitskraft, die durch diese monotone Lohnarbeit gestresst ist, übernehmen und ausüben. Und in der gleichzeitig aber auch sozusagen neue Möglichkeiten bestehen, durch die Technisierung des Haushalts bestimmte Zeitbudgets für die Arbeit am Mann sozusagen freizumachen. Ne? Also das sind solche molekularen Veränderungen und die vollziehen sich aber natürlich nicht irgendwie, indem einfach Individuen und Subjekten was verordnet wird, sondern indem sich praktische Möglichkeitsräume und Praxisformen in bestimmten Rahmenbedingungen halt sozusagen anpassen und umgestalten. Weitere Einflüsse neben Gramsci könnte man Walter Benjamin nennen, der verspätet erst rezipiert wird, zu dem es aber immer schon eine gewisse intellektuelle Nähe gab. Ein wichtiger weiterer Einflussfaktor ist Umberto Eco mit seiner Form von Kulturwissenschaft und bei Stuart Hall vor allen Dingen auch mit seiner Form von Semiotik, also von Zeichentheorie. Diese beiden Strömungen verbindet erstmal eine parallele Zuwendung zur Massenkultur ab den 1960er Jahren, dann auch eine bestimmte Form von einer nicht philosophisch abgehobenen, sondern kulturalistisch konkreten, sich die Alltagspraktiken anguckenden Theorie des Gebrauchs von Zeichen, von Signifikanten, von Repräsentationsformen und eine bestimmte politische Vorstellung, die sich vor allen Dingen bei Stuart Hall wiederfindet und die Eco in den 1960er Jahren auf den schönen Begriff der semiotischen Guerilla gebracht hat. Der Anspruch dabei wäre, das Problem besteht nicht darin, den Sessel des Fernsehintendanten zu besetzen, sondern darin, einen Sessel vor jedem Fernseher zu besetzen, um die Zuschauer dazu zu bewegen, über das Gesehene zu diskutieren und die Sprache der Nachrichten, der Unterhaltung, der Propaganda kritisch zu prüfen. Vielleicht ein sehr utopischer Anspruch, aber darum geht es sozusagen, ne? Nicht die Macht in den Apparaten übernehmen, sondern sozusagen hegemoniale Verhältnisse so umzugestalten, dass kritische Potenziale und Bewusstwerdungsprozesse auf Seiten der Rezipienten verändert werden. Dadurch, dass die Cultural Studies keine abgeschlossene Theorie, sondern ein entwicklungsoffenes Paradigma sind, haben sie aber beständig auch weitere Einflüsse inkorporiert. Vor allen Dingen ist hier der französische Poststrukturalismus zu nennen, der erst später zündet. Ne? Also Cultural Studies ab den 50er Jahren, Poststrukturalismus ab den späten 60er Jahren vor allen Dingen, der dann aber als wichtiger Impulsgeber relativ schnell mit übernommen und erschlossen wird. Das gilt vor allen Dingen für Foucaults Diskursanalysen, auch für seine späteren Governmentalitätsstudien. Es gilt aber auch für Bourdieu und Derrida. Zu diesen Verbindungen werde ich dann noch was sagen, wenn ich beim Poststrukturalismus in der Vorlesung bin. Gemeinsam ist darüber hinaus aber auch ein Feld der Gegnerschaft, also der geteilten Abgrenzung von anderen sozialwissenschaftlichen Traditionen. Abgrenzung sollte man dabei aber nicht als bloße Zurückweisung verstehen, sondern es geht immer auch um eine intensive Auseinandersetzung zur Klärung der eigenen Position. Also vielleicht so im guten alten Sinne, wie Marx sich durch Hegel durchgearbeitet hat oder sich durch die Klassiker der politischen Ökonomie durchgearbeitet hat, eben mit dem Anspruch, eine immanente Kritik zu leisten, die gleichzeitig über eine bestehende Theorie, Tradition in den Denkmöglichkeiten, in den Analysemöglichkeiten hinausgeht. Neben der kritischen Auseinandersetzung mit konservativen, liberalen und marxistischen Kultur- und Medienkritiken wäre da vor allen Dingen der strukturelle Marxismus von Louis Althusser zu erwähnen. Eine der systematischsten epistemologischen Selbstverständigungen innerhalb der Cultural Studies ist E.P. Thompsons Das Elend der Theorie, das sich eigentlich nur mit einer kritischen Lektüre von Althusser auseinandersetzt. Ohne Ihnen jetzt zu erläutern, was der strukturale Marxismus war, das ist ein wichtiger Einfluss von Foucault und wird dann erwähnt, ist das, worum es im Wesentlichen in dieser Kritik geht, letzten Endes die Ablehnung von allem, was man als mechanisches Denken bezeichnen könnte. Also die Ablehnung eines Denkens, in dem Gesellschaft irgendwie im großen Kollektivsingular auftritt, ne, die kapitalistische Gesellschaft oder das Kapital, machen, handeln, bewegen irgendwas. Und es ist damit eine Kritik vor allen Dingen an allem, was man in der Soziologie Funktionalismus oder Systemtheorie in einem reduzierten Sinne nennen könnte. Also Theorien, die einfach vom Wandel von Funktionsbeziehungen oder vom Wandel von systemischen Zusammenhängen darauf schließen, dass sich die Funktionen oder die Systeme irgendwie selbst bewegen. Demgegenüber geht es in den Cultural Studies immer darum, die gesellschaftlich bedingte, aber zugleich mit aktiven Dimensionen ausgestattete Praxis gelebter menschlicher Erfahrungen und gelebter menschlicher Handlungen in den Blick zu nehmen, durch die hindurch sich eben auch große Veränderungen vollziehen müssen. Damit komme ich jetzt zu den klassischen Gründungsfiguren, die der schon erwähnte Richard Hogarth, der auch lange Jahre der Leiter des Centers for Contemporary Cultural Studies war, hatte eine Professur für englische Literatur inne. Was ihn ausgezeichnet hat, war eigentlich die erste Zuwendung zur Populärkultur im akademischen Feld in Großbritannien. Und er führt dabei eine spezifische Abgrenzung von authentischer Popularkultur von der Kulturindustrie bzw. von der Massenkultur ein. Dabei gibt es durchaus eine konventionelle Kritik an der Massenkultur und Kulturindustrie, die gar nicht so unähnlich zur Horkheimer-Adorno-Linie ist. Aber es gibt eine sehr, sehr starke Verteidigung, vielleicht möglicherweise auch Idealisierung dessen, was er als urbane Volkskulturen und Milieus charakterisiert. Das heißt, der industriellen Massenkultur als einer Form der Entfremdung und Entmündigung wird eine bestimmte Form der selbstbestimmten Alltagskultur und der nachbarschaftlichen Bindungsform ne, die Leute, die halt selbst ihre Volksfeste und Partys organisieren, entgegengestellt, die sozusagen durch die industrielle Massenkultur unterlaufen, zersetzt und entmündigt wird. Das ist sozusagen die Vorstellung. Ein wichtiges Schlüsselwerk ist das Buch The Use of Literacy, Aspects of Working Class Life, das später oft als eine Art Wasserscheide in der akademischen Behandlung von Klasse und Kultur behandelt worden ist. Einfach deswegen, weil es eine Anerkennung der Volkskulturen als einer bestimmten relevanten Form von kultureller Praxis eigenen Rechts beinhaltet und weil gleichzeitig auch die Kulturindustrie und die Massenkultur trotz aller Kritik zum akademischen Gegenstand wird, indem es auch darum geht, sozusagen die immanenten Formen massenkultureller Produktion zu verstehen und zu erschließen. Hatte man es bei Hogarth mit einem sozusagen klassischen Akademiker zu tun, sieht man bei Raymond Williams, aber auch bei E.P. Thompsons, dass man es in den Cultural Studies oft auch mit sozusagen Quereinsteigern zu tun hat. Williams war sehr, sehr lange vor allen Dingen in der Arbeiter- und Erwachsenenbildung tätig, hat erst sehr, sehr spät eine Professur für dramatische Kunst in Cambridge dann bekommen. Was Williams vor allen Dingen interessiert, ist der Zusammenhang von Gesellschaft mit gesellschaftlichen Lebensweisen und mit Literatur und Kultur. Und maßgeblich wird er damit für einen erweiterten Kulturbegriff, wie ich ihn am Anfang schon illustriert habe. Schlüsselwerke sind Culture and Society, in dem es, wie der deutsche Titel schon sagt, um eine Gesellschaftstheorie geht, die als Begriffsgeschichte aufgezogen ist, so ein bisschen wie das, was in Deutschland Kozelek und solche Leute versuchen. Das heißt, es geht darum, aus den Wandlungsprozessen einer bestimmten historischen Semantik, nämlich der historischen Semantik von Kultur, zu erschließen, wie sich bestimmte soziale Gegebenheiten, bestimmte soziale Verhältnisse verändert haben im 18., 19. und frühen 20. Jahrhundert. Und einen ähnlichen Fokus legt die Schrift The Long Revolution. Die Grundthese ist dabei, durchaus auch mit Kozelek oder dann mit Luhmann geteilt, dass moderne Semantiken und Konzeptionen von Kultur eine spezifische Reaktion und Verarbeitungsform von sozialen und politischen Krisenerfahrungen sind, die im Zuge der industriellen Revolution aufgetreten sind und seitdem fortwirken. Und dabei gibt es durchaus bei ihm einen starken Bezug auf die literarische Hochkultur. Also es geht dann immer darum, sozusagen auch zu verstehen, wie sich solche kulturellen Ausdrucksmittel innerhalb der anerkannten Hochkultur, also bei Edmund Burke, William Blake oder auch George Orwell, das ist dann selbst wieder eine interessante Sache, ab wann George Orwell eigentlich als Hochkultur anerkannt ist, aber ab den 1960er, 70er Jahren ist er das, wie sich sozusagen diese anerkannten kulturellen Ausdrucksformen mit den weiteren gewöhnlichen kulturellen Wandlungsprozessen im Sinne eines allgemeinen Kulturbegriffs verbinden. Das kleine Zitat oben fasst jetzt nochmal das zusammen, was ich gerade gesagt habe, deswegen lese ich das nicht nochmal vor. Wichtig ist, dass der erweiterte Kulturbegriff bei Williams die Summe aller verfügbaren Beschreibungen impliziert, die gesellschaftlich geteilte Erfahrungen sinnhaft erfahrbar und ausdrückbar machen in irgendeiner Form. Hochkultur ist dabei also nur ein spezifisches Moment vielfältiger, komplexerer Prozesse, der Kultur als umfassender Lebensweise. Dazu ein Zitat: Wenn die Kunst Teil der Gesellschaft ist, dann gibt es kein stichhaltiges Ganzes außerhalb ihrer selbst, dem Priorität zugestanden werden könnte. Kunst ist eine Aktivität wie die Produktion, der Handel, die Politik, das Familienleben. Eine adäquate Untersuchung ihrer Beziehungen muss all diese Tätigkeiten als besondere Form menschlicher Energie auffassen. Kultur ist also im weitesten Sinne jeder Prozess des Gebens und Nehmens von Bedeutung und der langsamen Entwicklung gemeinsamer Bedeutung. Und dabei ist die Kunst, die Hochkultur, nicht sozusagen von dem, was Williams den Dialog, die Auseinandersetzung mit anderen Kulturformen nennt, zu unterscheiden. Kultur ist also kein abgrenzbarer Bereich von Praktiken, keine Summe von Sitten. Sie schlängelt sich, wie Stuart Hall das ganz schön zusammengefasst hat, durch alle sozialen Praktiken und ist die Beziehung, die Summe der Beziehungen, ihrer Beziehungen untereinander. Gut, zu E.P. Thompson. Thompson teilt mit Williams zunächst mal die Herkunft aus der Arbeiter- und Erwachsenenbildung, hat auch erst relativ spät eine Professur bekommen, etwas früher als Williams allerdings, und er hat was Außergewöhnliches gemacht, was Sie bei Leuten im akademischen Betrieb selten finden werden, weil normalerweise sich sozusagen, wenn man eine Professur ergattert hat, dann mit allen möglichen Zumutungen und Veränderungen in der Gesellschaft abgefunden wird. Thompson hat tatsächlich seine Professur aus Protest gegen die Kommerzialisierung der Universität 1972 gekündigt. Das ist jetzt mal eine sympathische oder für mich sympathische Form der Haltung, die allerdings, wie gesagt, im akademischen Betrieb recht selten ist. Wichtiger als sympathische Haltung ist vielleicht das, was Thompson in diesem kleinen, oben eingefügten Zitat über Klasse sagt, nämlich Class is not a thing, it is happening. Also Klasse ist kein Ding, keine dinglich gegebene Faktizität, es ist ein Geschehen, es ist etwas, das sich ereignet. Und das ist auch das große Thema von Thompsons Schlüsselwerk, The Making of the English Working Class, in Deutsch etwas merkwürdig übersetzt als die Entstehung der britischen Arbeiterklasse. Das Wichtige ist, dass es bei Thompson wirklich um the making of geht. Also es geht um die Konstitution von Klasse als einem spezifischen kulturellen und politisch als solchem anerkannten Phänomen, in dem sozusagen verschiedene gesellschaftliche Gruppen innerhalb spezifischer Formen des Klassenkampfes zusammenwirken. Das heißt, am Machen der Klasse, an der Verfertigung der Klasse, sind bürgerliche Politiker, Fabrikkommissionsberichte, sind marxistische und sozialistische Theoretikerinnen ebenso beteiligt wie alle möglichen Fraktionen und Strömungen innerhalb der Arbeiterklasse selbst. Damit gibt es auch eine gewisse Gemeinsamkeit zu Williams, mit dem es auch lange freundschaftliche Beziehungen und gemeinsame Dialoge gibt. Gleichwohl beginnen diese Beziehungen mit einer scharfen Kritik an Williams' The Long Revolution. Und der wesentliche Punkt dieser Kritik ist, dass sich die Konflikte und Kämpfe zwischen Klassenkulturen, die sich dann auch sozusagen in den Veränderungen von Semantiken niederschlagen, nicht einfach in der Form eines Gesprächs, eines Dialogs oder einer Aushandlung modellieren lassen, indem sozusagen auch Bestrebungen der unteren Klassen in die gehobensten Semantiken eingehen, sondern dass es eben wirklich um Konflikte und Kämpfe geht, bei denen es kurz und deutlich gesagt auch regelmäßig krachen kann und bei denen es eben auch um harte strukturelle Unterdrückungs- und Ausbeutungsbeziehungen geht, die beachtet werden müssen. Das heißt dann, dass statt einer homogenisierenden Vorstellung von kultureller Evolution einerseits die unaufhebbare Pluralität von verschiedenen Kulturen, auch innerhalb der Arbeiterklasse selbst zum Beispiel, und der Konflikt und Kampf zwischen diesen Kulturformen in den Blick genommen werden muss, indem sich verschiedene Klassen und Klassenfraktionen erst relational bestimmen. Also nur indem sozusagen Konflikte und Kämpfe ausgetragen werden, werden sich die Individuen selbst irgendwie darüber klar, wofür oder wogegen, in welchen Kontexten sie überhaupt kämpfen. Zugleich besteht Thompson darauf, und das ist wichtig, dass Kulturtheorie irgendeinen Begriff von der dialektischen Wechselwirkung von Kultur und dem, was nicht Kultur ist, haben muss. Also das heißt, es muss einen Begriff dessen geben, was bei Marx das gesellschaftliche Sein ist, also die strukturellen Beziehungen, die nicht unbedingt vollständig und adäquat kulturell abgebildet und reflektiert sind, und dem, was eben gesellschaftliches Bewusstsein als Ideologie oder eben als kulturelle Praxis ist. Das ist vor allen Dingen wichtig, wenn es darum geht, bestimmte Erklärungsansprüche aufrecht zu erhalten. Trotz alledem geht es bei all diesen Erklärungsansprüchen bei Thomson eben nicht darum, dass man Kultur unmittelbar auf ökonomische strukturelle Gegebenheiten zurückführen will, sondern es geht vielmehr darum, dass man die Interaktion zwischen bestimmten strukturellen Gegebenheiten und der alltäglichen Praxis, die Verhältnisse eben auch umgestaltet und damit gesellschaftliche Strukturbedingungen auch umgestalten kann, in den Blick nimmt. Dazu wieder ein Zitat. In den Reaktionen vergleichbarer Beschäftigungsgruppen mit ähnlichen Erfahrungen erkennen wir zwar eine Logik, aber ein Gesetz können wir nicht aufstellen. Klassenbewusstsein entsteht zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten auf dieselbe Weise, allerdings niemals genau auf dieselbe Weise. Also das heißt, es geht hier gegen bestimmte deterministische Vorstellungen darum, sich die kleinen Differenzen und Verschiebungen anzugucken, in denen sich die Entstehung von Klassenbewusstsein in unterschiedlichen historischen Kontexten, in unterschiedlichen Milieus vollzieht und unterscheidet. Also dafür ein sehr kurzes Beispiel, wenn man sich sozusagen derzeitige autoritäre und faschistische Mobilisierungen angucken will in Deutschland, dann könnte man natürlich versucht sein, sich irgendwie die Applikationsvorlage von anderen historischen ähnlichen Mobilisierungen und Bewegungen irgendwie anzugucken. Das Wichtige ist aber, dass man zum Beispiel vielleicht ein Phänomen wie Pegida oder auch ein Phänomen wie die AfD und das, was die Leute dahin treibt und die Orientierung halt irgendwie prägt, nicht verstehen kann, wenn man nicht versteht, dass die Leute gleichzeitig irgendwie spezifischen Formen der Konsum-, Pop- und Spaßkultur weiter anhängen, auf die sie wahrscheinlich auch nicht verzichten würden. Also das heißt, die Mobilisierung vollzieht sich nicht ausschließlich oder kann sich möglicherweise heute auch nicht mehr ausschließlich vollziehen in so einer Form von Gleichschaltung, wie sie vielleicht den Nationalsozialismus geprägt hat, sondern sieht auch im Einzelnen dann bunter und abweichender und vielfältiger aus. Und das heißt nicht, dass die Sache weniger gefährlich ist. Ne? Auch eine autoritäre Spaßgesellschaft kann eben autoritär sein. Aber es heißt, dass sie verschieden ist und auch in dieser Verschiedenheit verstanden werden muss und eben keiner allgemeinen deterministischen Gesetzmäßigkeit folgt. Das heißt, was man da drin hat, ist eine klare Abgrenzung von marxistischen Klassenontologien und kausalen Ableitungen. Die Betonung Klassenbildung ist ein aktiver, gestaltbarer, historischer Prozess. Die Unmöglichkeit, Klassenbildung auf einen Faktor zu reduzieren. Und das zeigt sich besonders in einem bestimmten Bild, das E.P. Thomson quellenreich und materialreich sozusagen korrigiert und kritisiert hat, nämlich das Bild, das sie auch in sozusagen vielen flachdenkerischen, soziologischen Verarbeitungsformen wiederfinden. Zum Beispiel Ulrich Beck erzählt so eine Sache, wenn er an Klasse denkt. Dann haben sie nämlich sehr oft das Bild, sozusagen Klassenmobilisierung ist sozusagen etwas, was sich erst vollzieht aus unmittelbaren Notlagen heraus, also die am schlimmsten unterdrückten Klassen, die durch den Druck der materiellen Verhältnisse zusammengeschweißt werden, werden dann eben zu einer Klasse für sich. So können Sie das bei Beck teilweise, also bei Uli Beck teilweise lesen. Und das ist natürlich Blödsinn, das ist auch nicht das, was Marx beschrieben hat, weil Klassenbildung eigentlich was ganz anderes voraussetzt, nämlich, dass die Leute überhaupt bestimmte Freiheitsgrade, bestimmte Fähigkeiten und Möglichkeiten zur aktiven Reflexion, bestimmte Vorstellungen haben, dass ihre Situation überhaupt gestaltbar ist. Das heißt, gerade die Trägergruppen von Klassenmobilisierung sind nicht unbedingt die am stärksten unterdrückten und ausgebeuteten Schichten, das ist historisch noch nie so gewesen, sondern es sind im 19. Jahrhundert, wie auch in späteren Fällen von Klassenmobilisierung, vor allen Dingen die handwerklich gebildeten Arbeitereliten, könnte man sagen. Und der Ausgangspunkt der Mobilisierung ist eben nicht sozusagen ein bloßes Aufbegehren gegen irgendwelche materiellen Mangelerscheinungen, sondern es ist ein Aufbegehren gegen die Entwertung von Fertigkeiten, gegen den Verlust des beruflichen Status, gegen den Verlust von Unabhängigkeit in gesellschaftlichen Lohnarbeitsformen und letzten Endes gegen die Zerstörung von einer Gesamtheit historisch vorangegangener politischer und sozialer Partizipations- und Bindungsformen. Kurz gesagt, Klassenbewegungen können sich hier nicht erklären lassen oder verstehen lassen als Aufbegehren gegen ökonomische Ausbeutung, sondern es geht hier immer darum, dass die Krise der gesamten Lebensweise und die Krise der gesamten Lebensqualität für diese Mobilisierung und für diese Kämpfe ausschlaggebend ist. Damit, darauf werde ich dann im Zusammenhang mit Bourdieu auch nochmal zurückkommen, damit haben Sie natürlich auch ein anderes Bild von Klassenkämpfen im 19. Jahrhundert, das diesen vereinfachten Gegenüberstellungen, das 19. Jahrhundert wäre irgendwie der Kampf einer homogenen, notleidenden Arbeiterklasse gegen das böse Kapital gewesen. Mit der heutigen ausdifferenzierten und pluralisierten Klassenkultur, dieses Bild oder dieses vereinfachte Bild wird von E.P. Thompson eben nachdrücklich korrigiert. Und ebenso wichtig ist für ihn sozusagen, da steckt vielleicht auch immer eine kleine Utopie drin. Die Utopien von Sozialwissenschaftlerinnen leiten natürlich auch an, wie sie konkrete Phänomene verarbeiten und erklären. Wichtig für ihn ist auch der Blick darauf, dass es in diesen sozialen Kämpfen nie nur irgendwie um ökonomische Teilhabe und Versorgung geht, sondern immer auch um die Suche nach neuen Formen der Selbstbestimmung, nach neuen Formen der selbstbestimmten Bindung und Partizipation in gesellschaftlichen Beziehungen. Okay, damit komme ich jetzt abschließend dazu, nachdem ich Einflüsse und Vorläufer klar gemacht habe, Ihnen noch mal kurz die zwei Hauptströmungen der Cultural Studies, die sich dann so seit den 1960er Jahren herauskristallisiert haben, an zwei wichtigen Vertretern deutlich zu machen. Der eine Vertreter ist Stuart Hall. Für Stuart Hall ist kennzeichnend, dass er vielleicht stilbildend für eine eher objektivierende, also große objektivierbare Zusammenhänge umreißende, eher explanatorische, also erklärende, eher nomothetische, also auf Gesetzmäßigkeiten achtende und eher generalisierende Strömung der Cultural Studies vertritt. Also eher deswegen, weil wenn Sie Stuart Hall Texte lesen, werden Sie merken, das ist auch ein Mann mit unglaublichem Blick für Details. Aber es geht eben doch darum, dass der Anspruch stärker erklärend, generalisierend ist. Entsprechend kann man auch die spezifischen Einflüsse und Wechselwirkungen mit anderen Strömungen verorten. Stuart Hall ist vor allen Dingen der Mensch, der als erster die Impulse von Strukturalismus, Semiotik und Poststrukturalismus in den Cultural Studies aufgegriffen und fruchtbar gemacht hat. Und ist derjenige Vertreter der Cultural Studies, der für die Medientheorie am prägendsten geworden ist. Demgegenüber werde ich Ihnen dann noch kurz Paul Willis vorstellen. Paul Willis ist stellvertretend hier für die Linie der Cultural Studies, die man eher als ideografisch, deskriptiv und fallbezogen schildern kann. Also es geht hier um eine beschreibende, nachvollziehende Analyse, die bestimmte Eigenschaften eines kulturellen Feldes, einer kulturellen Praxis zunächst erstmal verstehend dokumentiert. Wir haben noch Zeit. Okay. Entsprechend sind auch die Einflüsse und Wechselwirkungen hier anders. Also zwischen Paul Willis gibt es eher Einflüsse und Wechselwirkungen mit so Ansätzen aus den Milieustudien, aus der Ethnologie und Ethnographie, aus den vergleichenden Kulturstudien und der Subkulturanalyse. Zu Stuart Hall nur ein paar wesentliche Basisinformationen. Ich hoffe immer, dass Sie Stuart Hall irgendwo anders ausführlicher kennenlernen nochmal oder auch lesen, weil es ist wirklich ein wichtiger Autor in ganz verschiedenen Kontexten. Stuart Hall ist in Kingston in Jamaika geboren und ist 1951, also als relativ junger Mensch noch, nach Großbritannien übergesiedelt. Und dieser Sprung von der Kolonialkultur, also aus einer ehemaligen Kolonie Jamaika, in die imperiale Herrschaftskultur, ist für ihn durchaus was, was auch das Werk weiter prägend bleibt. Genauso natürlich wie die Erfahrung, was es in den 1950er und 1960er Jahren in Großbritannien heißt, als Schwarzer eingestuft und gelabelt zu werden. Und entsprechend auch wahrgenommen zu werden und was es auch im akademischen Feld, das angeblich auf Freiheit, Gleichheit und Unabhängigkeit des Denkens ausgerichtet ist, bedeutet in diesem Zusammenhang wahrgenommen zu werden. Die wesentliche Leitfrage bei ihm ist deswegen auch der Zusammenhang von Repräsentation, also von bestimmten Bezeichnungen und Darstellungen von Dingen, von Kultur, von Macht und der Verfertigung von bestimmten Identitätsformen, also Identitätszuschreibungen, die dann eben auch nicht nur Zuschreibungen bleiben, sondern die Identitäten und Praxisformen der Individuen selbst prägen. Zwei kurze Definitionen dazu. Representation is the production of meaning of the concepts in our minds through language. Meaning does not inhere in things in the world, it is the result of signifying practice. That makes things mean. Also das heißt, der wesentliche Punkt hier ist, dass das Interesse für Repräsentation darauf beruht, dass erst Repräsentationen, also die Bezeichnung, die symbolische Darstellung von Gegenständen, Gegenstände mit einer Bedeutung auflädt und diese Bedeutung und nicht die Dinge es sind, die auch in unseren individuellen Orientierungen sozusagen präsent sind und diese anleiten. Und gleichzeitig geht es darum, dass diese Signifikationspraxis etwas ist, das keine unmittelbare Grundlage, keinen unmittelbaren Bezugspunkt in der Welt hat, sondern einer relativen Eigenlogik folgt. Das kann man zum Beispiel halt einfach an dieser Kategorie Schwarz ausdrücken, über die es von Stuart Hall auch ganz schöne Aufsätze gibt. Schwarz ist erstmal keine transkulturelle, rassische Kategorie, die irgendwie eine bestimmte Menschengruppe a priori auszeichnen würde. Ne, es ist ja auch irgendwie, ne, Sie stellen sich ja auch nicht die Frage, normalerweise sind Sie eigentlich fleischfarben oder rosafarben, weil weiß sind Sie in jedem Fall nicht. Das kennzeichnet Sie sozusagen nicht. Genauso wie diese Farbe nicht irgendwelche andere Personen als solche kennzeichnet, sondern es ist eine bestimmte kulturelle Kategorie, eine bestimmte Form der Produktion von politischen und kulturellen Repräsentationen, die dann ihrerseits aber wieder mit bestimmten Formen der Ausbeutung und der Herrschaft zusammenhängen. Ne? Der Ausbeutung und der Herrschaft, die die Repräsentation zugleich ausdrücken und verschleiern. Ausdrücken und verschleiern deswegen, weil in dem Schwarze, in Anführungszeichen, halt als bestimmter Typus von Mensch kategorisiert werden, wird auch ihre soziale Stellung, ihre spezifische Funktion in spezifisch geschichteten Arbeitsmärkten, ihre spezifisch geformte soziokulturelle Vergangenheit und so weiter und so fort verschleiert, indem es sozusagen zur scheinbaren Eigenschaft der Natur oder eben der Kultur der so gekennzeichneten Gruppe von Individuen gemacht wird. Also das ist gemeint mit repräsentiert und gleichzeitig verschleiert. Damit merken Sie auch, dass es bei Stuart Hall immer eine Nachwirkung von klassischen Formen der Ideologiekritik und der Ideologietheorie von Marx gibt. Mit diesen Analysen ist Stuart Hall zu einem wichtigen Impulsgeber für die Ethnosoziologie und natürlich auch für die Postcolonial Studies geworden. Gleichzeitig ist er aber auch wichtig für die Entwicklung basaler medientheoretischer und semiotischer Modelle. Und das berühmteste, damit schlage ich auch den Bogen zu ECO zurück, ist das Encoding-Decoding-Modell. Das Encoding-Decoding-Modell war das Ergebnis der von Hall geleiteten Media Group am Zentrum für Cultural Studies in Birmingham. Und es wird heute häufig als eine Analyse von Signifikationspolitik behandelt, das eine Art medientheoretischer Wende markiert, einer medientheoretischen Wende von der Apparatur, also von einem Verständnis von Medien als pure Apparate, die irgendetwas vermitteln und tun, zur aktiven Politik. Und diese Verschiebung hat einfach was damit zu tun, dass im Encoding-Decoding-Modell für Stuart Hall immer vorausgesetzt ist, dass die Bedeutung einer bestimmten Mitteilung nie vollständig vom Sender fixiert oder determiniert werden kann. Das heißt, der wesentliche Punkt ist, dass die Nachricht, die übermittelt werden soll, eigentlich niemals vollständig transparent ist und deswegen auch nicht sozusagen unmittelbar in die Köpfe der Leute einschlägt und dort irgendetwas mit ihnen macht, sondern auch das Empfangen von bestimmten Nachrichten ist immer ein aktiver Vorgang, der eben nicht passiv ist, sondern eine aktive Form der Entschlüsselung darstellt. Und diese aktive Form der Entschlüsselung enthält Freiheitsgrade. Das ist deswegen so, wenn Sie sich sozusagen dieses Modell an der Seite angucken, weil sowohl die technische Infrastruktur als auch der Gebrauch, der davon gemacht wird, als auch die konkreten Produktionsbedingungen, in denen Nachrichten produziert werden, als auch die Rahmenbedingungen von Wissensvorräten auf Sender- und Empfängerseite nicht unbedingt identisch sein können. Ne? Die Stellung in Produktionsverhältnissen ist halt bei bestimmten Gruppen, die Nachrichten empfangen, eine deutlich andere als bei den Gruppen, die sie produzieren. Und die Art und Weise, wie sie diese Nachrichten empfangen und wie sie diese Nachrichten dekodieren, hat sozusagen etwas mit ihren technischen Möglichkeiten und hat etwas mit ihren spezifischen Wissensvorräten zu tun. Und das heißt sozusagen, dass die Dekodierung einer Nachricht nicht unbedingt mit den Intentionen des Senders übereinstimmen muss. Das heißt, im Encoding-Decoding-Modell gibt es immer drei mögliche Lesarten. Die eine mögliche Lesart ist natürlich die dominante hegemoniale Lesart. Das wäre die Vorzugslesart für den Sender. Das heißt, die Nachricht wird im Referenzcode, in dem sie kodiert wurde, auch dekodiert. Der Decoder übernimmt die konnotierten Bedeutungen vollständig. Das wäre dann der idealtypische Fall einer vollkommen transparenten Kommunikation, in dem sich der oder die Rezipientin vollkommen innerhalb der dominanten Ideologie bewegt. Ne? Also gar nichts anderes wahrnehmen kann und gar nicht anders denken kann. Das passiert aber jetzt nicht unbedingt und relativ selten. Ne? Also den Quark, den das neoliberale New Public Management so produziert, glaubt eigentlich fast niemand anderes vollständig als andere Leute, die New Public Management machen. Um solche Sachen geht es. Also das heißt, das, was dann beim Decoder ankommt, ist entweder das, was Stuart Hall die ausgehandelte Lesart nennt. Also das heißt, die Nachricht wird mit bestimmten Variationen und Interpretationen des Referenzcodes dekodiert. Dabei geht es immer noch um eine prinzipiell anerkannte Auseinandersetzung mit der prinzipiell als legitim anerkannten hegemonialen Definition. Aber in begrenztem Umfang werden eigene Grundregeln und Sinnsysteme bei der Dekodierung angewendet, die sozusagen eine andere Bedeutung ausholen. Der letzte Punkt wäre dann das, was Stuart Hall natürlich besonders interessiert. Das wäre die Möglichkeit zur oppositionellen oder auch subversiven Lesart. Das heißt, die Nachricht wird im Referenzcode und auch in den Intentionen des Senders durchaus verstanden, sie wird aber abgelehnt und diese Nachricht wird in einem Code dekodiert, der sich gegen den dominanten Code auflehnt und versucht, einen subversiven ideologiekritischen Gebrauch davon zu machen. Das heißt, die Nachricht zum Beispiel so zu lesen, dass sie sowohl über die Intentionen des Senders als auch über das, was der Sender vielleicht gar nicht weiß, was er da fabriziert hat, mehr Auskunft gibt oder andere Auskünfte gibt, als der Sender voraussetzen kann oder als der Sender wissen konnte. Und darin steckt für Stuart Hall, das ist der Optimismus sozusagen, eine politisch aktive Dimension, da die Opposition zum hegemonialen Code immer auch bedeutet, dass man den Verhältnissen sozusagen ihre eigene Melodie vorspielen kann, um sie zum Tanzen zu bringen. Damit werde ich die letzten 5 Minuten auch verbringen. Ich mache jetzt einfach mal eine Lektüre aus dem Selbstbild beziehungsweise aus dem Zukunftskonzept der TU Dresden, weil wir wurden auch mal aufgefordert, auch als Mittelbauinitiative, dass viele von unseren Kritikpunkten ja nur auf Missverständnissen beruhen, weil wir uns die Imagekampagnen der TU Dresden nicht gut genug angeguckt hätten und werden dann immer auch gebeten, sozusagen die Imagekampagnen der TU Dresden zu verbreiten. Das möchte ich hier abschließend nochmal tun, aber sie dann doch mit Stuart Hall nochmal interpretieren. Also, die Dinger, die hier abgebildet sind, sehen Sie materialisiert, zum Beispiel neben dem HSZ und hinter dem Seminargebäude. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, was es damit auf sich hat, mit diesen schönen Containern, wo irgendwie so schöne Sachen draufstehen wie Wissenschaft, Wachstum, Wissenschaft, Chancen. Wissenschaft, Wachstum finde ich eigentlich die schönste Reduktion von Wissenschaft im Verständnis der TU Dresden. Also Wissen ist eigentlich nur interessant, wenn es unmittelbar ökonomischen Verwertungsimperativen gehorcht. Wie auch immer, das ist das Gesamtkonzept dahinter. Thinktanks einmal anders. Einige der beeindruckendsten Erfindungen der jüngeren Geschichte sind nicht in Hightech-Laboren, sondern in einfachen Räumen wie Schuppen oder Garagen, unter anderem im Silicon Valley entstanden. Gerade an schnell wachsenden Universitäten wie der TU Dresden sind Freiräume, in denen man gemeinsam Ideen entwickeln kann, Mangelware. Mit den Innovation Chats, in anderen Sprachgebrauch auch Synergiecontainer genannt, mit den Innovation Chats gibt es einfache mobile Orte auf dem Campus, wo sich interdisziplinäre Teams frei entfalten können. In den insgesamt 6 umgestaltenden Containern können die Nutzerinnen in einer lockeren Atmosphäre auf wahrhaft engstem Raum zusammenarbeiten und an den Innovationen der Zukunft feilen. Okay, der hegemoniale Code ist hier natürlich relativ klar, so soll man das auch verstehen. Dazu gab es, als der selige Herr Donsbach noch lebte, auch ein schönes Interview mit ihm, als er erklärte, ja gut, er als Professor würde nicht unbedingt in diese Innovation Chats gehen, aber wenn er heute noch mal jung sein dürfte, dann finde er das als junger Wissenschaftler natürlich unglaublich cool, solche Möglichkeiten zu haben. Die hegemoniale Lesart ist Container, Garagen, Silicon Valley, Autonomie, keine Abhängigkeit von irgendwelchen großen Forschungs- und Fördergeldern, was natürlich auch blödsinnig ist, weil das Silicon Valley hätte nicht so entstehen können, wenn da nicht auch unglaublich viel Kapital reingepumpt worden wäre. Freie Entfaltung, große Chancen, gemeinsam an den Innovationen der Zukunft feilen, das ist alles sehr schön. Die ausgehandelte Lesart wäre sozusagen das, was vielleicht ältere Professorinnen darauf richten. Sie würden sich das angucken und würden vielleicht sagen, das ist eben für die jüngere Generation irgendwie ja auch cool und deren Ansprüchen und Erwartungen entspricht das bestimmt auch, jetzt nicht in irgendwelchen überteuerten Büros sitzen zu müssen, sondern also in diese Container sollen übrigens 6 Leute reingehen, wenn die voll besetzt sind. Also nicht in irgendeinem Büro sitzen zu müssen, sondern eng an eng, nah an nah, an einfachen Prälakat-Schreibtischen an den Innovationen feilen. Aber ne, ausgehandelte Lesart, es gibt schon auch noch andere Verständnisse von Wissenschaft und nicht alle Formen von Wissenschaft sind unter diesen Bedingungen möglich. Deswegen ist es doch wichtig, dass gleichzeitig die Professuren weiterhin besser ausgestattet werden. Das heißt, daran kann sich auch eine partielle Kritik im Eigeninteresse richten. Die oppositionelle Lesart wäre sich einfach zu fragen, was verrät sich hier drin eigentlich für eine paradoxe und absurde Vorstellung? Nun, erstmal ist relativ auffällig, dass in der ganzen Bestimmung eigentlich vollkommen unklar bleibt, was Wissenschaft eigentlich ist. Also außer, dass Wissenschaft irgendwie cool ist, das kann man auch im Image-Video der TU Dresden irgendwie ganz gut sehen, wo die Pointe ist. Das hätte ich Ihnen auch gern gezeigt, aber das wäre länger geworden. Gucken Sie sich mal das Imagevideo der TU Dresden an. Das Interessante ist, das Einzige, was Sie in diesem Imagevideo zu sehen kriegen, was in Hörsälen passiert, ist, dass die Studierenden lernen, ihre Dozenten zu beklatschen. Also das heißt, mündige Subjekte interessieren hier eigentlich nicht, sondern das Bildungsverständnis ist sozusagen unbedingte Affirmation und Einverstandensein. Nun, ähnliches Problem zeigt sich auch hier, Sie erfahren eigentlich gar nicht, was Wissenschaftlerinnen machen. Also das heißt, was sind eigentlich die Bedingungen von Forschung? Was sind vielleicht die Voraussetzungen dafür, dass im Silicon Valley diese Innovationen überhaupt entstanden sind? Die hängen nämlich nicht damit zusammen, dass sich irgendwie Leute wie Bill Gates in ihrer Garage lustig im Hirn was zurechtgewichst hätten, sondern die hängen damit zusammen, dass es eine längere Tradition unabhängiger freier Wissenschaft gab, in denen zum Beispiel Leute wie Leibniz im 17., 18. Jahrhundert, ohne dass das irgendeinen Nutzen hatte, am binären Zahlensystem rumlaborieren konnten und sich die ersten Überlegungen gemacht haben, wie man mechanische Rechenmaschinen fabriziert, die man damals noch gar nicht brauchte. Also das heißt, selbst die später ökonomisch nutzbaren technischen Innovationen hatten Voraussetzungen in der freien und sinnlosen Verausgabung von Zeit. Das ist hier offenbar nicht mehr möglich. Gleichzeitig ist es so, dass sozusagen dieses Verständnis von dem, wie wissenschaftliche Prozesse und Entwicklungen überhaupt verlaufen, vollkommen durch was anderes ersetzt werden. Und was dieses andere ist, so funktionieren oppositionelle Codes auch. Man verschiebt einfach sozusagen den Code mal in ein anderes Referenzsystem und erkennt auf die Art und Weise, dass sich hier eine ganz andere Form von Praxis widerspiegelt, nämlich eine sehr vormoderne und archaisch scheinende, nämlich die Praxis sogenannter Cargo-Kulte. Cargo-Kulte waren beginnend im 19. Jahrhundert und verstärkt auf den melanesischen Inseln nach dem Zweiten Weltkrieg auftretende Kulte, die in der rituellen Nachahmung von westlichen Praktiken, also der westlichen Soldaten zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, beruhten und darauf setzten, dass diese rituelle Nachahmung von Praktiken die Wiederkehr jener Instanzen anregen soll, die die westlichen Waren gebracht haben, also das Cargo, die Container, die zur Versorgung von Soldaten aus Flugzeugen abgeworfen worden sind. Das heißt, Cargo-Kulte bestehen dann darin, dass man zum Beispiel Flugzeuge aus Holz oder aus Schilf nachbaut, sich Kopfhörer aus Holz schnitzt und die aufsetzt und irgendwelche Lagerfeuersignalanlagen baut, um die Wiederkehr des Cargo anzuregen. Nun, es gibt hier eine bestimmte Gemeinsamkeit mit dem, was die TU Dresden hier betreibt, abgesehen davon, dass in diesem Fall tatsächlich ein befreundeter Unternehmer 6 übrigens ausrangierte und ausgediente Baucontainer, die nicht mehr gebraucht wurden, abgeworfen hat. Es gibt eine andere Verbindung von Cargo-Kulten, dass nämlich hier die symbolisch-rituelle Ersatzhandlung in der magischen Imitation von irgendwie in anderen Kontexten scheinbar erfolgreichen Praktiken, deren Bedingungen man aber eigentlich nicht begreift und versteht, anstelle der aktiven Gestaltung von konkreten Verhältnissen, von konkreten Bedingungen der Wissenschaftsproduktion und Vermittlung treten. Und dass dabei natürlich die, das kennzeichnet eigentlich das New Public Management insgesamt, die inszenierte Umtriebigkeit und Aktivität zu den realen Wirkungen meistens in einem doch recht bizarren Gegensatz steht. Weil die nächsten Innovationen der Zukunft und das nächste Silicon Valley ist bisher aus diesen Baucontainern noch nicht rausgekommen. Und ich vermute auch nicht, dass es passieren wird. Das war auf jeden Fall eine kleine Illustration. Ich habe eine Folie damit nicht mehr geschafft, das ist die zu Paul Willis, aber das macht nichts, weil Paul Willis kann ich irgendwie ganz gut, wenn ich auf Pierre Bourdieu zu sprechen komme, nochmal mit nachholen, weil sich da die Verbindung der Cultural Studies, aber auch die Abstoßungspunkte in der spezifischen Ausprägung der Klassentheorie in den Cultural Studies und in der spezifischen Ausprägung der Klassentheorie bei Bourdieu auch nochmal deutlich zeigen. Noch eine Empfehlung, wenn Sie eine kleine Übung machen wollen, also Stuart Hall kann man wunderbar sozusagen an allen Image-Kampagnen der TU Dresden oder auch an den Image-Kampagnen beliebiger anderer Universitäten durchdeklinieren. Mein letzter Hinweis, wenn Sie sich mal vor dem Rektoratsgebäude befinden, können Sie sich mal das blaue Herz anschauen. Da steht nämlich ein blaues Herz, ungefähr mannshoch. Da steht drauf TU Dresden, unser Herz schlägt für die Bildung. Eine mit mir befreundete Kardiologin hat mal gemeint, als ich sie dann fragte, ob das nicht irgendwie für eine akute Sauerstoffmangelversorgung spricht, wenn das Herz blau ist, aber es sind natürlich die Corporate Design Farben, hat dann geantwortet, nee, wenn es blau ist, ist es schon lange tot. In jedem Fall finden Sie hier viele ausgezeichnete Beispiele, um auch mal ab und zu den oppositionellen Code vielleicht auszuprobieren. Damit entlasse ich Sie jetzt aus der Theorie in die Praxis und wir sehen uns nächste Woche.